Ich bin doch aber Amerikaner und Sie sind ein amerikanischer Konsul. Das war richtig. Aber es schien nicht richtig zu sein, denn er sagte: Amerikanischer Konsul, wenn auch augenblicklich noch nicht Erster, bin ich allerdings. Aber ob Sie Amerikaner sind, das müssen Sie mir erst beweisen. Wo haben Sie denn Ihre Papiere? Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, die habe ich verloren. Verloren? Wie kann man seine Papiere verlieren? Die trägt man doch stets bei sich, besonders wenn man in einem fremden Lande ist. Sie können ja nicht einmal beweisen, ob Sie überhaupt auf der Tuscaloosa waren. Können Sie das beweisen? Nein. Also, was wollen Sie da hier? Wenn Sie auch auf der Tuscaloosa waren, selbst wenn es bewiesen werden könnte, dass Sie wirklich drauf waren, so wäre das noch nicht der geringste Beweis, dass Sie Bürger, Citizen, meine ich, sind. Auf einem amerikanischen Schiff können auch Hottentotten arbeiten. Also, was wollen Sie hier? Wie kommen Sie überhaupt von Antwerpen ohne Papiere hierher nach Rotterdam? Das ist doch merkwürdig. Die Polizei hat mich doch... Kommen Sie mir gefälligst nicht nochmal mit einer solchen Erzählung. Wo ist denn das erhört, dass Staatsbeamte jemand auf diesem ungesetzlichen Wege über die Grenze in ein fremdes Land schicken, ohne Papiere? Sie können mich nicht damit aufziehen, lieber Mann. Und das alles sagte er grinend und ewig lächelnd, denn ein amerikanischer Beamter hat immer zu lächeln, selbst wenn er ein Todesurteil verkündet. Das ist seine republikanische Pflicht. Was mich aber am meisten ärgerte, war, dass er während seiner Rede stets und ständig mit dem Bleistift spielte. Bald kritzelte er damit auf der Tischplatte herum, bald kratzte er sich damit im Haar, bald trommelte er damit »My Old Kentucky Home« und bald tippte er mit dem Bleistift so auf den Tisch, als ob er mit jedem Tippen ein Wort festnageln wollte. Ich hätte ihm am liebsten das Tintenfass ins Gesicht geworfen. Aber ich musste Geduld üben, und so sagte ich: »Vielleicht können Sie mir wieder ein Schiff verschaffen, damit ich heimkomme. Es kann ja sein, dass ein Skipper um einen Mann zu kurz ist oder dass einer erkrankt.« »Ein Schiff! Ohne Papiere ein Schiff! Von mir nicht! Da brauchen Sie gar nicht erst wiederzukommen.« »Aber wo soll ich denn Papiere herbekommen, wenn Sie mir keine geben?« fragte ich. »Was geht mich denn das an, wo Sie Ihre Papiere herkriegen? Ich habe sie Ihnen doch nicht abgenommen, oder? Da könnte ja jeder Herumtreiber, der auf seine Papiere nicht besser Acht gibt, kommen und von mir Papiere verlangen.« »Well, Sir«, sagte ich darauf, »ich glaube, es haben auch schon andere Leute, die nicht Arbeiter sind, ihre Papiere verloren.« »Richtig, aber diese Leute haben Geld.« »Ach so«, schrie ich, »jetzt verstehe ich.« »Nichts verstehen Sie«, griente er. »Ich meine, dann sind das Leute, die noch andere Ausweise haben. Leute, bei denen kein Zweifel zulässig ist. Leute, die ein Zuhause, die eine Adresse haben.« »Was kann ich denn dafür, dass ich keine Villa habe, kein Zuhause und keine andere Adresse als meinen Arbeitsplatz?« »Das geht mich nichts an. Sie haben die Papiere verloren. Sehen Sie zu, wo Sie andere herbekommen. Ich habe mich an meine Bestimmungen zu halten, nicht meine Schuld. Haben Sie schon gegessen?« »Ich habe doch kein Geld und gebettelt habe ich noch nicht.« »Warten Sie einen Augenblick.« Er stand auf und ging in ein anderes Zimmer. Nach einigen Minuten kam er zurück und brachte mir eine Karte. »Hier haben Sie eine Verpflegungskarte für 3 volle Tage im Seemannshause. Wenn sie abgelaufen ist, können Sie ruhig nochmal wiederkommen. Versuchen Sie es, vielleicht bekommen Sie ein anderes Schiff, von einer anderen Nationalität. Manche nehmen es nicht so genau. Ich darf Ihnen keine Andeutungen machen. Sie müssen das selbst herausfinden. Ich bin hier ganz und gar machtlos. Bin lediglich ein Diener des Staates. I'm sorry, old man. Can't help it. Goodbye and good luck.« Möglich, der Mann hat recht. Vielleicht ist er gar nicht so ein Biest. Warum sollen Menschen denn Biester sein? Ich glaube beinahe, der Staat ist das Biest. Der Staat, der den Müttern die Söhne nimmt, um sie den Götzen vorzuwerfen. Dieser Mann ist der Diener des Biestes, wie der Henker der Diener des Biestes ist. Alles, was der Mann sagte, war auswendig gelernt. Das hatte er jedenfalls lernen müssen, als er seine Prüfung ablegte, um Konsul zu werden. Das ging klipp-klapp. Auf jede meiner Aussagen hatte er eine passende Antwort, die mir sofort das Maul stopfte. Als er jedoch fragte: »Haben Sie Hunger? Haben Sie schon gegessen?« da wurde er plötzlich Mensch und hörte auf, Biestdiener zu sein. Hunger haben ist etwas Menschliches. Papiere haben, ist etwas Unmenschliches, etwas Unnatürliches. Darum der Unterschied. Und das ist die Ursache, warum Menschen immer mehr aufhören, Menschen zu sein und anfangen, Figuren aus Papiermaché zu werden. Das Biest kann keine Menschen brauchen, die machen zu viel Arbeit. Figuren aus Papiermaché lassen sich besser in Reih und Glied stellen und uniformieren, damit die Diener des Biestes ein bequemeres Leben führen können. Yes, Sir, yes, Sir. 6. Drei Tage sind nicht immer drei Tage. Es gibt sehr lange drei Tage und es gibt sehr kurze. Dass drei Tage so kurz sein könnten wie die drei Tage, wo ich gut zu essen hatte und ein Bett, würde ich nicht geglaubt haben. Ich wollte mich gerade das erste Mal richtig zum Frühstück hinsetzen, da waren die drei Tage schon um. Aber selbst wenn sie 10-mal länger gedauert hätten, zum Konsul gehe ich nicht mehr. Sollte ich mir vielleicht abermals seine auswendig gelernten Prüfungsantworten anhören? Etwas Besseres würde er jetzt so wenig wissen wie vorher. Ein Schiff konnte er mir nicht besorgen. Also was hätte es für Zweck gehabt, seine Reden über mich ergehen zu lassen? Möglich, dass er mir wieder eine Karte gegeben hätte. Diesmal aber sicher schon mit einer Geste und einer Miene, die mir das Essen in der Kehle hätte festwürgen lassen, ehe ich überhaupt den Löffel in die Suppe steckte. Die drei Tage wären noch viel kürzer geworden als die vorigen. Der wichtigste Grund freilich war, ich wollte die Kleinigkeit Mensch, die er bei meinem ersten Besuche gewesen war, in dem Augenblick, als er sich um mein Wohlergehen kümmerte, nicht aus meiner Erinnerung verlieren. Bestimmt hätte er mir nun die Karte in seiner vollen Überlegenheit als Biestdiener verabreicht und mit moralverbrämten Reden, dass es diesmal das letzte Mal sein müsse, dass zu viele kämen und dass man sich nicht darauf ausruhen könne, sondern dass man auch selbst etwas dazu tun müsse, um weiterzukommen. Lieber verrecken, als nochmal zu ihm gehen. O, du geliebte Schneiderseele, was war ich hungrig! So gotterbärmlich hungrig! Und so müde infolge des Schlafens in Torwegen und Winkeln, immer gejagt im Halbschlaf von der Nachtpolizei, die in die Torwege und Winkel mit Taschenlampen hineinleuchtete. Ständig auf der Hut sein, im Schlafe die Patrouille auf 50 Schritte hören müssen, um sich noch rechtzeitig aus dem Staube zu machen. Denn wenn sie einen erwischen, das heißt Arbeitshaus. Und im Hafen kein Schiff, das jemand brauchen könnte. Da sind so viele 100 Seeleute des eigenen Landes auf den Beinen, die ein Schiff suchen und die gute Papiere haben. Und keine Arbeit in den Fabriken, keine Arbeit in irgendeinem Geschäft. Selbst wenn da Arbeit wäre, der Mann dürfte sie einem gar nicht geben. Haben Sie Papiere? Nein? Schade, dürfen wir sie nicht einstellen. Sie sind Ausländer. Gegen wen sind die Pässe und die Einreisewiesen gerichtet? Gegen die Arbeiter. Gegen wen ist die Beschränkung der Einwanderung in Amerika und in anderen Ländern gerichtet? Gegen die Arbeiter. Und auf wessen Veranlassung und mit wessen machtvoller Unterstützung sind häufig diese Gesetze, die die Freiheit des Menschen vernichten, ihn zwingen, dort zu leben, wo er nicht leben will, ihn verhindern, nach jenem Teil der Erde zu gehen, wo er gern leben möchte, geschaffen worden? Auf Veranlassung und mit Unterstützung der Arbeiterverbände. Ein Biest im Bieste. Ich schütze meine Sippe. Wer nicht zu meiner Sippe gehört, der mag zugrunde gehen. Geht er zugrunde, umso besser. Dann bin ich einen Konkurrenten los. Yes, Sir. So hungrig und so müde. Dann kommt die Zeit, wo man nicht mehr darüber nachdenkt, ob es einen Unterschied macht, die Börse eines anderen, der nicht hungert, mit der eigenen Börse, die man nicht hat, zu verwechseln. Man braucht sie nicht zu verwechseln. Man fängt damit an, ohne es zu wollen, an die Börse eines Nichthungernden zu denken. Ein Herr und eine Dame standen vor einem Schaufenster, als ich vorüberging. Die Dame sagte, »Sag doch bloß mal, Phoebe, sind denn diese hübschen Handtäschchen nicht wirklich ganz reizend?« Phoebe nuschelte etwas, was ebenso gut eine Zustimmung wie eine gegenteilige Meinung sein konnte. Es konnte aber auch ganz gut bedeuten, »Lass mich doch in Ruhe mit deinem Quark.« Die Dame, »Nein, wirklich, die sind zu entzückend. Echte altholländische Kleinkunst.« »Stimmt«, sagte Phoebe nun trocken. »Echt altholländisch. Copyright letzte Woche.« Ich war nun sehr rasch und verlor keine Sekunde weiter. Da lag ja das blanke Gold vor mir mitten auf der Straße. Aber dem Teufel sei es geklagt, Phoebe schnappte mich. Und wie? Er musste wohl das Geschäft ebenfalls zuweilen ausgeübt haben, wenn es ihm dreckig ging. Es schien mir, dass Phoebe sich über das, was ich ihm erzählte, viel mehr amüsierte, als was ihm seine Frau oder seine Freundin oder seine, well, Sir, das geht mich nichts an, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die beiden zueinander standen. Ja, jedenfalls amüsierte er sich köstlich über meine Geschichte. Er lächelte, dann lachte er und endlich brüllte er, dass die Leute stehen blieben. Wenn ich es nicht an seinem That's so gleich beim ersten Tonfall gehört hätte, wo er herkam, dann hätte es mir sein unbändiges Lachen verraten. So können eben nur die lachen, die in Manhattan Downtown ihre Büros und Warenhäuser haben. Jawohl, die können lachen. Also, Boy, Sie haben Ihre Geschichte großartig erzählt. Da lachte er auch schon wieder. Ich hatte gedacht, er würde zu weinen anfangen über meine traurige Geschichte. Naja, er steckte ja nicht in meiner Haut. Er sah das alles von der komischen Seite. Nun sag doch, Flory, wandte er sich an seine Begleiterin. Hat denn das Vöglein, das da aus dem Nest gefallen ist, deine Geschichte nicht ganz großartig erzählt? Wirklich sehr nett. Wo sind Sie her? Von New Orleans. Das ist ja ganz entzückend. Da habe ich sogar noch eine Tante wohnen, Phoebe. Hab ich dir nicht von Tante Kitty aus New Orleans schon erzählt, Phoebe? Ich glaube doch. Du weißt doch, die immer jeden Satz anfängt, als Grandpa noch in South Carolina wohnte. Phoebe hörte gar nicht hin, was seine Flory sagte. Er ließ sie reden, als ob sie ein Wasserfall sei, an den er sich gewöhnt hatte. Er kramte in seinen Taschen herum und brachte einen Dollarschein hervor. Es ist nicht für Ihre Geschichte selbst, Old Man, sondern es ist dafür, dass Sie die Geschichte so meisterhaft erzählt haben. Eine Geschichte, die nicht wahr ist, gut erzählen zu können, ist eine Gabe, my boy. Sie sind ein Künstler, wissen Sie das? Es ist eigentlich schade um Sie, dass Sie sich so in der Welt herumtreiben. Sie könnten viel Geld machen, lieber Freund, wissen Sie das? Ist er nicht in der Tat ein Künstler, Flory? Wandte er sich nun wieder an seine, na meinetwegen, Frau, was geht's mich an? Die werden ihren Pass schon so haben, wie sie ihn brauchen. Aber ja, freilich, Phoebe, antwortete Flory in Ekstase. Freilich ist er ein großer Künstler. Weißt du, Phoebe, frag ihn doch gleich mal, ob wir ihn nicht für unsere Party haben können. Sicher, da könnten wir die Penningtons übertrumpfen, diese schäbige Bande. Also, es ist doch seine Frau. Phoebe zeigte dem Wasserfall nicht die geringste Aufmerksamkeit. Er lächelte und lachte weiter, kramte wieder in seinen Taschen herum und brachte abermals einen Dollarschein ans Tageslicht. Nun gab er mir beide Scheine und sagte, »You see, der eine ist dafür, weil Sie Ihre Geschichte so meisterhaft erzählt haben. Der andere ist dafür, weil Sie mir eine glänzende Idee für mein Blatt gegeben haben. Ist 5.000 wert in meinen Händen, in Ihren, nicht einen Nickel.« Aber ich bezahle Ihnen hier einen Nickel mit Gewinnanteil. Vielen Dank für Ihre Mühe, goodbye und viel Glück. Das war das erste Geld, das ich je für das Erzählen einer Geschichte bekam. Yes, Sir! Ich kletterte los zu einer Wechselbank. Für den Dollar nahezu 4 Gulden, für die beiden Dollarnoten also rund 8 Gulden. Ganz hübsches Sümmchen. Als ich die Noten dort hingegeben hatte, häufte der Wechsler so ungefähr 80 Gulden vor mich hin. Das war eine Überraschung. Phoebe hatte mir 2 Zehner gegeben und ich hielt, weil ich ja in seiner Gegenwart die zusammengeknitterten Scheine nicht neugierig aufmachen wollte, die Scheine für 1-Dollar-Noten. Phoebe ist eine noble Seele. Wall Street möge ihn segnen. Es ist ganz natürlich, dass 20 Dollar sehr viel Geld sind, wenn man sie besitzt. Wenn man genötigt ist, sie auszugeben, dann lernt man plötzlich, dass 20 Dollar gar nichts sind. Besonders noch, wenn man eine Reihe von hungrigen Tagen und bettlosen Nächten hinter sich hat. Ehe ich dazu kam, den Wert des Geldes zu schätzen, war es schon alle. Nur die Leute, die sehr viel Geld haben, kennen den Wert des Geldes, weil sie Zeit haben, den Wert abzuschätzen. Wie kann man den Wert eines Dinges erkennen lernen, wenn es einem immer gleich wieder abgenommen wird? Gepredigt aber wird, dass nur der, der nichts hat, weiß, was ein Cent wert ist. Daher die Klassengegensätze. 7. Früher, als ich geglaubt hatte, kam ein Morgen, der allem Anschein nach zu urteilen vorläufig der letzte Morgen sein würde, der mich in einem Bett sah. Ich suchte meine Taschen durch und fand, dass ich gerade noch genügend besaß, um ein kurz gehaltenes Frühstück möglich zu machen. Kurz gehaltene Frühstücke finden nicht meinen Beifall. Sie sind immer das Vorspiel von Mittagessen und Abendmahlzeiten, die nicht erscheinen werden. Ein Fibi findet man auch nicht jeden Tag. Sollte ich aber wieder einen antreffen, dann erzähle ich ihm das nächste Mal meine Geschichte so komisch wie nur möglich. Vielleicht weint er dann herzzerbrechend und bekommt die Gegenidee zu Fibbys 5.000-Dollar-Idee. Aus einer Idee lässt sich immer Geld herausquetschen, ob sie nun zum Weinen ist oder zum Lachen. Es gibt ebenso viele Menschen, die gern weinen und für die Möglichkeit, weinen zu können, ein paar Dollar bezahlen, wie es Menschen gibt, die lieber lachen wollen. Lachen wollen. Na, was ist denn das nun wieder? Kann man denn für seinen letzten Gulden Schlafgeld, den man bezahlt hat, nicht einmal in Ruhe im Bett noch ein wenig dösen, ehe man es für längere Zeit aufzugeben hat? Lassen Sie mich schlafen, verflucht nochmal! Ich habe bezahlt, gestern Abend, ehe ich raufging. Da soll man nicht wütend werden. In einem Fort wird an die Tür gebumst. Und gleich klopft es wieder. Kreuzdonnerwetter nochmal, haben Sie nicht gehört? Wegscheren sollen Sie sich! Ich will schlafen! Wenn die nur die Tür aufmachen möchten, ich würde ihnen den Stiefel mitten in die Fratze feuern. So ein nichtswürdiges und impertinentes Gesindel. Machen Sie auf, Polizei. Wir möchten Sie für einen Augenblick sprechen. Ich zweifle ganz ernsthaft daran, dass es überhaupt auf der Welt noch Menschen gibt, die nicht Polizei sind. Die Polizei ist dafür da, um für Ruhe zu sorgen, und niemand macht mehr Ruhestörung, niemand belästigt die Menschen mehr, niemand bringt mehr Leute zum Wahnsinn als die Polizei. Ganz sicher, niemand hat mehr Unheil auf der Welt angestiftet als die Polizei, denn die Soldaten sind ja auch nur Polizisten. Was wollen Sie denn von mir? Wir möchten Sie nur einmal sprechen. Das können Sie auch durch die Tür tun. Wir möchten Sie persönlich sehen. Machen Sie auf oder wir brechen die Tür auf. Brechen die Tür auf. Und die sollen gegen Einbrecher schützen. Gut, ich mache auf. Aber kaum habe ich die Tür auch nur einen Ritz auf, da presst der eine Bursche schon seinen Fuß dazwischen. Der alte Trick, auf den sie sich immer wieder etwas einbilden. Das scheint der erste Trick zu sein, den sie zu lernen haben. Sie kommen rein. Zwei Mann in Zivilkleidung. Ich sitze auf dem Bettrand und fange an, mich anzuziehen. Mit Holländisch werde ich ganz gut fertig. Ich bin auf holländischen Schiffen gefahren und habe hier nun wieder etwas dazugelernt. Die beiden Vögel können aber auch etwas Englisch. Sie sind Amerikaner? Ja, ich denke. Ihre Seemannskarte bitte. Die Seemannskarte scheint der Mittelpunkt des Universums zu sein. Ich bin sicher, der Krieg ist nur geführt worden, damit man in jedem Lande nach seiner Seemannskarte oder nach seinem Pass gefragt werden kann. Vor dem Kriege fragte niemand nach der Seemannskarte oder nach dem Pass und die Menschen waren recht glücklich. Aber Kriege, die für die Freiheit, für die Demokratie und für das Selbstbestimmungsrecht der Völker geführt werden, sind immer verdächtig. Verdächtig seit jenem Tage, wo die Preußen ihre Freiheitskriege gegen Napoleon führten. Wenn Freiheitskriege gewonnen werden, dann sind die Menschen nach dem Kriege alle Freiheit los, weil der Krieg die Freiheit gewonnen hat. Yes, Sir. Ich habe keine Seemannskarte. Sie haben keine Seemannskarte? Diesen entgeisterten Ton habe ich schon einmal gehört und auch gerade zu einer Zeit, als ich so mollig an einem frühen Morgen einduseln wollte. Nein, ich habe keine Seemannskarte. Dann Ihren Pass. Ich habe keinen Pass. Keinen Pass? Nein, keinen Pass. Auch keine Identitätskarte der hiesigen Polizeibehörde? Nein, auch keine Identitätskarte der hiesigen Polizeibehörde. Sie wissen doch, dass Sie sich hier in Holland ohne Papiere, die von unseren Behörden visiert sein müssen, nicht aufhalten dürfen. Das weiß ich nicht. So, das wissen Sie nicht. Sie haben wohl die letzten Jahre auf dem Monde gelebt. Die beiden Vögel halten das für einen so guten Witz, dass sie laut auflachen. Ziehen Sie sich an und kommen Sie mit. Wissen möchte ich, ob man hier auch gehängt wird, wenn man keine Seemannskarte vorzeigen kann. Hat jemand von den Herren nicht vielleicht eine Zigarette, frage ich. Eine Zigarre können Sie haben, eine Zigarette habe ich nicht. Wir können unterwegs welche kaufen. Wollen Sie die Zigarre haben? Die Zigarre nehme ich lieber als die Zigarette. Während ich mich ankleide und wasche, rauche ich an der Zigarre. Die beiden setzen sich hin, aber dicht an die Tür. Ich beeile mich nicht sehr, aber wenn man auch noch so langsam macht, einmal ist man dann schließlich doch angekleidet. Wir zogen ab und landeten wo? Abermals richtig geraten. In einer Polizeistation. Nun wurde ich erst wieder einmal gründlich durchsucht. Diesmal hatten sie mehr Glück, als ihre Brüder in Antwerpen gehabt hatten. Sie fanden 45 holländische Cent in meinen Taschen. Das Frühstücksgeld. Das konnte ich ja nun sparen. Was? Mehr Geld haben Sie nicht? Nein, mehr Geld habe ich nicht. Wovon haben Sie denn die ganzen Tage hier gelebt? Von dem, was ich jetzt nicht mehr habe. Da besaßen Sie also Geld, als Sie hier nach Rotterdam kamen? Ja. Wie viel? Das weiß ich so genau nicht mehr. $200 oder so. Es können auch 300 gewesen sein. Wo hatten Sie denn das Geld her? Gespart. Das war offenbar wieder ein guter Witz, denn die ganze Bande, die da im Vernehmungszimmer um mich herum versammelt war, platzte heraus vor Lachen. Aber alle passten auf, ob der Hohepriester auch lachte. Und als der anfing, da fingen sie auch an zu lachen. Und als der aufhörte, da hörten sie so plötzlich auf, als wären sie vom Schlage getroffen worden. »Wie sind Sie denn überhaupt nach Holland gekommen, so ganz ohne Pass? Wo sind Sie denn da durchgekommen?« »Ich bin halt so reingekommen.« »Wie reingekommen?« »Der Konsul hat es mir nicht geglaubt, wie ich hereingekommen bin. Die würden es mir erst recht nicht glauben. Ich kann auch diesen netten Burschen da aus Belgien nicht den Spaß verderben. Also, da sage ich, mit einem Schiff bin ich reingekommen.« »Mit welchem Schiff?« »Mit der George Washington.« »Wann?« »Das weiß ich so genau nicht mehr.« »So, also mit der George Washington sind Sie reingekommen. Das ist eine recht mysteriöse George Washington. Die ist unseres Wissens nie in Rotterdam gewesen.« »Dafür kann ich nichts. Ich bin für das Schiff nicht verantwortlich.« »Sie haben also gar kein Papier, gar keinen Ausweis, nichts, rein gar nichts, womit Sie beweisen können, dass Sie Amerikaner sind.« »Nein, aber mein Konsul...« Ich schien gute Witze zu machen. Wieder setzte ein Höllengelächter ein. »Ihr Konsul!« Das »Ihr« zog er so lang, als ob es für ein halbes Jahr reichen sollte. »Sie haben doch keine Papiere. Was soll denn da Ihr Konsul mit Ihnen anfangen?« »Er wird mir doch Papiere geben.« »Ihr Konsul! Der amerikanische Konsul! Ein amerikanischer Konsul! In unserem Jahrhundert nicht! Nicht ohne Papiere! Nicht ohne, dass Sie, sagen wir mal, in guten Verhältnissen leben! Nicht so einem Rumtreiber!« »Aber ich bin doch Amerikaner!« »Möglich! Aber das müssen Sie Ihrem Konsul beweisen! Und ohne Papiere glaubt er es Ihnen nicht! Ohne Papiere glaubt er Ihnen nicht, dass Sie überhaupt geboren sind!« »Ich will Ihnen etwas sagen, zu Ihrer Belehrung. Beamte sind immer Bürokraten. Auch wir sind Bürokraten. Die schlimmsten Bürokraten aber sind die Bürokraten, die es erst seit gestern sind. Und die allerschlimmsten Bürokraten sind die, die den Bürokratismus von den Preußen geerbt haben. Haben Sie verstanden, was ich meine?« »Ich glaube ja, mein Herr.« »Und wenn wir Sie nun dahin bringen, nämlich zu Ihrem Konsul, und Sie haben keine Papiere, dann übergibt er sie uns offiziell und wir werden sie nie wieder los. Haben Sie das auch verstanden?« »Ich denke ja, mein Herr.« »Was sollen wir denn mit Ihnen machen? Wer ohne Pass aufgegriffen wird, bekommt 6 Monate Gefängnis und Deportation nach seinem Heimatlande. Ihr Heimatland wird bestritten und wir müssen Sie in das Internierungslager schicken. Wir können Sie doch nicht totschlagen wie einen Hund, aber vielleicht kommen solche Gesetze noch heraus. Warum sollen wir sie durchfüttern? Wollen Sie nach Deutschland?« »Ich mag Deutschland nicht. Wenn den Deutschen die Rechnung vorgelegt, also nicht nach Deutschland. Das kann ich begreifen. Gut für jetzt.« Das war ein Beamter, der offenbar viel gedacht oder viel gute Sachen gelesen hatte. Er rief jetzt einen Kopf herbei und sagte: »Bringen Sie ihn in die Zelle, geben Sie ihm Frühstück und gehen Sie eine englische Zeitung und eine Zeitschrift für ihn kaufen, damit er sich nicht langweilt. Auch ein paar Zigarren.«